Kundgabe 1058. Empfangen durch Bertha Dudde am 15. und 16.08.1939. Wesen der Materie. Wesenlos erscheinet dem Menschen die Materie und wesenlos alles, was nicht sichtlich Leben in sich birgt. Und er bedenket nicht, wie schwerwiegend gerade für alles Geistige der Aufenthalt in der Materie ist. Wie eben die Materie der Sammelort alles unreifen Geistes ist. Und welch wichtige Bestimmung daher der Materie zugedacht ist vom ewigen Schöpfer. Und also muss die Materie selbst aus dem Willen Gottes entstanden sein. Sie muss folglich als Form gewordener Wille Gottes etwas sein, was Bestand haben muss. Sie kann nicht willkürlich wieder in nichts zurücksinken, sondern sie muss bleiben und ist also unvergänglich, jedoch in sich veränderlich. Und alles, was unvergänglich ist, muss Geist sein, aus dem Geist Gottes. Und dieses Geistige aus Gott ist mit einer für euch Menschen sichtlichen Hülle umschlossen. Also ist das, was euch als Materie ersichtlich ist, Verborgenes, das heißt, umhülltes Geistiges, dessen Hülle jedoch einer ständigen Veränderung ausgesetzt ist, zum Zweck des Zusammenschlusses des Geistigen und also ständiger Vermehrung. Diese eindeutige Erklärung gibt euch Aufschluss über die strittige Frage, ob und wie weit die Materie wesenlos ist, und sie erläutert hinreichend die Wichtigkeit alles dessen, was in der Schöpfung sichtbar zutage tritt. Was besteht, ist alles Geist aus Gott. Doch den Menschen auf Erden bleibt alles Geistige wiederum unsichtbar, muss jedoch dem menschlichen Auge erkennbar gemacht werden und also rein äußerlich schaubar sein. Und es lässt sich daher der Begriff Materie nicht anders verständlich machen, als dass unzählige geistige Wesenheiten in von Gott zu einem Zweck geschaffenen sichtbaren Hüllen Aufenthalt nahmen. Und es ist nun Aufgabe dieser Wesenheiten, die Hülle zu durchbrechen, also von jeglicher Hülle frei zu werden, das heißt, die Materie zu überwinden. Nichts ist ohne Zweck in der Schöpfung, und nichts Schaubares bleibt unverändert. Auch das Geistige ändert sich stets, jedoch dem menschlichen Auge nicht sichtbar, und dies lässt den Menschen zu der Annahme kommen, dass die Materie nichts Wesenhaftes, nichts Lebendes in sich birgt. Es kann der Mensch in der kurzen Erdenzeit nicht den Werdegang der Materie verfolgen, weil des Öfteren unglaublich lange Zeit dazu gehört, ehe sich eine alte Form aufgelöst und zu neuer Form gewandelt hat. Und daher erscheint alles das, was langer Zeit bedarf, um sich zu verändern, dem Menschen als völlig tot, als wesenlos. Denn wo der Mensch ein ständiges Umformen beobachten kann, dort gibt er schon ein gewisses Leben in sich zu. Und wo ein Leben festgestellt wird, dort erkennt man auch eher die geistige Kraft an, die eben der Inbegriff von Leben ist. Je mehr nun der Mensch diesen Gedanken in sich Raum gibt, dass alles Geschaffene gleichsam Gottes Odem ist, dass der Odem Gottes aber nie und nimmer etwas Totes, Wesenloses sein kann, sondern stets und ständig zum Leben anregende Kraft, die alles zur Tätigkeit anregt, aber niemals in Untätigkeit verharrt. So betrachtet er die ihm sichtbare feste Form nimmermehr als unbelebte Masse, und ihm wird der Zusammenhang aller Schöpfungswerke klar, weil alle diese Schöpfungswerke Träger sind von unzähligen Wesenheiten, die einer Vereinigung in sich zustreben und dazu sowohl einer langen Zeit als auch einer Außenform bedürfen. Amen.